Eine 10 Meter lange Wasserschlange ist vor der Tür, wo wir Gamer zelten. Was würde ein Gamer tun? Sascha mit dem Besen fackelt nicht lange, holt sein Taschenmesser raus und messert die Schlange. Zack, zack, zack, zack, boom, zack. Zack, zack, zack, zack, boom, zack. Da kommt Saschas Vater raus und traut seinen Augen nicht. Und Sascha sagt zum Vater, guck mal Papa, das war eine saubere Tötung. WTF! 10 Meter lange Wasserschlange im Garten. Sascha zerlegt diese wie ein Gamer als Assassin in Ragnarok Online. Er messerte sie. Der Vater sagt: Na, mein Sohn, das war unser Gartenschlauch. Warum hast du das getan? Sascha, es ist grün und spritzt du ständig Wasser! Eine 10 Meter lange Wasserschlange. Eine 10 Meter lange Wasserschlange von Sacha, der Gamer mit deinem Taschenmesser gelegt. Wie ein Assassin in Ragnarok Online. Sascha und Rufus Pixelhelden im Real Life zerlegen Gartenschlauch. Rufus ruft das Ehre.